bin Tobias Barth und sage willkommen für die Feature-Redaktion. Unser Feature heute erzählt von einer grundstürzenden Erschütterung. Nichts anderes war die Rede vor den Delegierten des 20. Parteitages der sowjetischen Kommunisten, die ihr Führer Nikita Chruschtschow im Februar 1956 hielt. Die Abrechnung mit seinem Amtsvorgänger Josef Stalin erschütterte die gesamte kommunistische Welt. Wer das heutige Russland verstehen will, kommt wohl nicht umhin, sich mit den Prägungen des Stalinismus zu befassen und auch mit der von Anbeginn an nur halbherzig betriebenen Entstalinisierung. Also besten Dank fürs Mitdenken in der kommenden Stunde. Genossen, nach dem Tode Stalins begann das ZK der Partei, exakt und konsequent eine Politik durchzuführen, die darin bestand, nachzuweisen, dass es unzulässig und dem Geist des Marxismus-Leninismus fremd ist, eine einzelne Person herauszuheben und sie in eine Art Übermensch mit übernatürlichen, gottähnlichen Eigenschaften zu verwandeln. Dieser Mensch weiß angeblich alles, sieht alles, denkt für alle, vermag alles zu tun, ist unfehlbar in seinem Handeln. Eine solche Vorstellung über einen Menschen, konkret gesagt über Stalin, war bei uns viele Jahre lang verbreitet. Die Geheimrede. Die Stalin-Kritik Chruschtschows von 1956 und ihre Wirkung im Osten. Feature von Meinhard Stark. Angesichts dessen, dass sich noch nicht alle bewusst sind, wohin in der Partei der Personenkult geführt hat, welchen gewaltigen Schaden die Vergewaltigung des Prinzips der kollektiven Leitung in der Partei und die Konzentration einer unermesslichen Macht in den Händen einer Person angerichtet hat, hält es das Zentralkomitee für erforderlich, dem 20. Parteitag der KPdSU Materialien zur Kenntnis zu geben, die diese Frage betreffen. Moskau, 25. Februar 1956. Es ist der letzte Tag eines 11 Tage dauernden Parteitages der sowjetischen Kommunisten. 1400 Delegierte sind aus allen Republiken der Union angereist. Dieser 20. Parteitag ist der erste seit Stalins Tod vor 3 Jahren. Sein großformatiges Porträt aber hängt nicht wie sonst über der Tribüne und schon in den ersten Referaten wird vorsichtige Kritik an ihm geäußert. Anastas Iwanowitsch Mikojan etwa, stellvertretender Ministerpräsident und Mitglied der kollektiven Führung, die seit Stalins Tod die Geschicke des Landes leitet, äußert sich zur Verwunderung der Delegierten wenig begeistert über die letzte Schrift Stalins, Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR. Sie könne kaum helfen bei der Analyse des Kapitalismus und sie könne kaum richtig sein. Es war so plötzlich und so ungeheuerlich, dass Mikojan von einer Schrift Stalins sagt, dass sie kaum richtig sein kann und den Funktionären kaum helfen kann, dass der Eindruck wirklich sehr, sehr groß gewesen sein muss. Der Publizist Wolfgang Leonhardt in einem Radiovortrag für den damaligen Südwestfunk wenige Tage nach dem Parteitag. Leonhardt war 1945 mit der Gruppe Ulbricht aus der Sowjetunion nach Deutschland gekommen und hatte bis 1949 an herausgehobener Stelle in der SED gearbeitet. Der Eindruck für Funktionäre und für Menschen, die 25 oder 30 Jahre lang diesem Stalin-Kult ausgesetzt waren, für die jedes Wort Stalins ein heiliges Dogma war. In einem Staat, wo es in der Partei so weit ging, dass man den Namen Stalin eigentlich nur noch flüsternd aussprach. Und nun, kaum 3 Jahre nach seinem Tod, tritt Mikojan auf und erklärt, die Schrift kann kaum richtig sein. Als Leonhardt, der 1949 nach Jugoslawien geflohen war und dann in Westdeutschland einer der wichtigsten Kritiker des Sowjetsystems wurde, seine Analyse des Parteitages für das westdeutsche Radiopublikum leistet, weiß er noch nichts von der eigentlichen Erschütterung, die in Moskau stattgefunden hat. Denn die Rede Chruschtschows findet hinter verschlossenen Türen statt. Am letzten Tag des Parteitages, ohne Diskussion und selbst unter Ausschluss der sozialistischen Bruderparteien. Der erste Sekretär der Partei, Nikita Sergejewitsch Chruschtschow, trägt ein Referat vor, das als Geheimrede in die Geschichte eingehen wird. Der offizielle Titel: Über den Personenkult und seine Folgen. Es hat sich erwiesen, dass viele Aktivisten der Partei, der Sowjets und der Wirtschaft, die in den Jahren 1937 bis 1938 zu Volksfeinden gestempelt worden waren, in Wirklichkeit niemals Feinde, Spione, Schädlinge und so weiter waren, sondern allzeit aufrechte Kommunisten. Sie wurden nur als Feinde gebrandmarkt und bezichtigten sich oft selbst, weil sie die barbarischen Folterungen nicht länger ertragen konnten. Chruschtschow spricht über den Terror der 30er Jahre. Das Redeprotokoll vermerkt Empörung im Saal, als der Parteisekretär die Ergebnisse einer Kommission verliest, die sich mit den stalinschen Parteisäuberungen von 1937-38 beschäftigt. Festgestellt wurde, dass von den 139 Mitgliedern und Kandidaten des Zentralkomitees, die auf dem 17. Parteitag 1934 gewählt worden waren, 98 Personen, das heißt 70%, verhaftet und erschossen wurden. Die Delegierten sind bestürzt. Nicht zuletzt, weil viele ihre eigene Verstrickung verdrängt haben. Der Schriftsteller Ilja Ehrenburg, sein Buch Tauwetter sollte der Chruschtschow-Ära den Namen geben, berichtet, dass mehrere Delegierte in Ohnmacht fallen und leise hinausgetragen werden. Immer wieder verzeichnet das offizielle Sitzungsprotokoll Bewegung, Entrüstung oder Erregung im Saal. Ungeheuerlich sind die Taten, die auf Veranlassung Stalins begangen wurden. Wir meinen die Massendeportationen ganzer Völkerschaften, ohne jede Ausnahme. Diese Deportationen waren durch keinerlei militärische Überlegungen diktiert. Es folgen Passagen, in denen Chruschtschow den als genialen Strategen apostrophierten Stalin in seiner militärischen Kompetenz demontiert, in denen er über die lähmende Wirkung der Stalin-Verehrung spricht und über Stalins Machtmissbrauch. Außerdem zitiert Chruschtschow Passagen aus Lenins politischem Testament. Genosse Stalin hat dadurch, dass er Generalsekretär geworden ist, eine unermessliche Macht in seinen Händen konzentriert. Und ich bin nicht überzeugt, dass er es immer verstehen wird, von dieser Macht vorsichtig genug Gebrauch zu machen. Stalin ist zu grob. Und dieser Fehler, der in unserer Mitte und im Verkehr zwischen uns Kommunisten erträglich ist, kann in der Funktion des Generalsekretärs nicht geduldet werden. Deshalb schlage ich den Genossen vor, sich zu überlegen, wie man Stalin ablösen könnte und jemand anderen an diese Stelle zu setzen, der sich in jeder Hinsicht von dem Genossen Stalin nur durch einen Vorzug unterscheidet, nämlich dadurch, dass er toleranter, loyaler, höflicher und den Genossen gegenüber aufmerksamer, weniger launenhaft und so weiter ist. Nach 4 Stunden kommt Chruschtschow zum Schluss: Genossen, die Tatsache, dass wir die Grundprobleme des Personenkults dargelegt haben, ist ein Beweis für die große moralische und politische Kraft unserer Partei. Lang lebe das siegreiche Banner unserer Partei, der Leninismus. Donnernder Beifall, langanhaltende und stürmische Ovationen, übergehender Beifall, alle erheben sich von den Plätzen. In der Nacht vom 25. zum 26. Februar 1956 wurde unsere Delegation überraschend geweckt. Es war gegen 3 Uhr, schätze ich. Man teilte uns mit, dass ein Beauftragter des ZK der KPdSU über den Inhalt einer Rede informieren würde, die Nikita Chruschtschow vor den Delegierten gehalten habe. Karl Schirdewan ist Mitglied des Politbüros und Sekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Er gehört zu den 4 ostdeutschen Kommunisten, die auf dem 20. Parteitag die SED vertreten. Mit ihm sind Alfred Neumann, Ministerpräsident Otto Grotewohl und der Parteivorsitzende Walter Ulbricht nach Moskau gekommen. In den Gesichtern aller Genossen zeichnete sich tiefe Erschütterung ab. Ich selbst war ebenfalls sehr erregt, da ich dieses Ausmaß an furchtbaren Verbrechen nicht für möglich gehalten hatte. Karl Schirdewan war während der Nazizeit 10 Jahre in Konzentrationslagern gefangen, während Ulbricht im Moskauer Exil lebte. Ich vermute, dass Walter Ulbricht und andere Genossen, die sich jahrelang in der Sowjetunion aufgehalten hatten, manches gewusst haben. Sie wussten von der Vernichtung, von der Inhaftierung und Verurteilung vieler deutscher Genossen, von deren Verbannung in Kerker oder Straflager, von Exekutionen. Am Morgen des 26. Februar gehen die SED-Vertreter auseinander, ohne ein Wort über das gerade Gehörte zu wechseln. In seinem 1994 erschienenen Buch Aufstand gegen Ulbricht schildert Schirdewan, dass die Genossen später beim Frühstück, als wäre nichts geschehen, über ihr weiteres Moskau-Programm sprechen. Dazu gehören unter anderem auch Informationsveranstaltungen für DDR-Studenten in der Sowjetunion. Schirdewan fragt Ulbricht schließlich, ob er einige Bemerkungen zu den Enthüllungen über Stalin machen solle. Ulbrichts Antwort: Du kannst ja ruhig sagen, dass Stalin kein Klassiker mehr ist. Als einer der Mitstudenten, der ein Jurastudium absolviert hat, der hat unangenehme Fragen gestellt im Auditorium. Maximum war das. Gerd Kaiser studiert seit 1952 an der Moskauer Lomonossow-Universität und erlebt den Auftritt Ulbrichts. Und da hat Ulbricht sehr ungehalten und knurrig und abwehrend und zurückweisend geantwortet, dass solche Fragen eigentlich unbegründet sind. Ja, die Fragen waren nach, welche Verbrechen in der DDR begangen worden sind. Die Moskauer Parteiführung beschließt, die Rede Chruschtschows allen Kommunisten und Komsomolzen sowie auch Parteilosen vorzutragen, ohne sie allerdings in der Sowjetunion schriftlich zu veröffentlichen. Es wurde als sensationell empfunden, was da zu erfahren war. Wenn man erfährt, dass der Genius der Menschheit schlicht und einfach Verbrechen begangen hat. Verbrechen gegen ein Land, gegen eine Idee und auch gegen viele, viele Menschen, Millionen Menschen. Die Opferzahlen, die Chruschtschow in seiner Rede auf dem Parteitag nennt, bleiben weit hinter der Wirklichkeit zurück. Neuesten Forschungen zufolge waren zwischen 1929 und Stalins Tod mehr als 18 Millionen Menschen im Gulag inhaftiert. Von ihnen starben etwa 4,5 Millionen. Eine Anekdote überliefert die unmittelbare Reaktion auf Chruschtschows Geheimrede. Nachdem der Beifall im geschlossenen Tagungssaal verklungen ist, erreicht ein Zettel die Tribüne mit dem Parteiführer. Darauf steht geschrieben: Was tatest du, als Stalin diese Verbrechen beging? Chruschtschow liest die Frage laut vor und sagt: Ich bitte den Fragesteller aufzustehen. Niemand rührt sich. Schließlich antwortet Chruschtschow: Das ist genau das, was ich getan habe, während Stalin an der Macht war. Dieses Eingeständnis der Tatenlosigkeit ist Teil des Schweigens, das auch nach der Geheimrede bestimmend für das ideologische Klima im sowjetischen Imperium bleiben sollte. Und es ist Teil der Lüge. Denn Chruschtschow selbst hat als Chef der Moskauer Parteiorganisation und davor in der Ukraine einen Teil der Verantwortung für die Verbrechen. Chruschtschows Formel vom Personenkult gestattet ihm 1956 den machterhaltenden Umgang mit der Terrorgeschichte des Kommunismus. Was ist im Sozialismus am schwersten vorauszusehen? Die Vergangenheit. Ein politischer Witz, der im Frühjahr 56 in Ost-Berlin kursiert. Es ist nicht bekannt, ob Walter Ulbricht nach seiner Rückreise von Moskau diesen Witz hört. Doch der Volksmund bringt darin das Dilemma der SED-Führung pointiert zur Sprache. Wie umgehen mit der Terrorgeschichte des Kommunismus? Wie umgehen mit Stalin? Wie mit der eigenen Verstrickung? Wie mit der nunmehr peinlich gewordenen Huldigung Stalins, die auch in der DDR abstruse Formen angenommen hat? Großbetriebe und eine ganze Stadt tragen Stalins Namen. Und eine Berliner Allee, in der seit 1951 ein überlebensgroßes Bronzestandbild des Generalissimus steht. Stalin-Porträts zieren Klassenräume und Speisesäle in den Betrieben. An vielen Orten halten zu bestimmten Anlässen Pioniere mit dem Luftgewehr Wache unter dem Porträt des Sowjetführers. Wer einen Witz auf Stalin macht, muss mit Bestrafung rechnen. Der Schriftsteller Uwe Jonsson beschreibt die Vorbereitung auf das Abitur im Jahr 1950. Sie erfolgte mit Stalins Essay »Is War Inevitable?« im Englischen, mit der Klassenanalyse Stalins, angewandt auf Shakespeares Romeo und Julia, wie auf Gedichte Goethes in der Deutschstunde, mit den Fund- und Bergeorten von Stalins Bodenschätzen im Erdkundeunterricht der 12. Klasse. Auch um Walter Ulbricht hat sich ein Personenkult entwickelt. So tragen etwa die chemischen Werke in Leuna seinen Namen. Die Zeitungen sind voller Lobhudeleien. Aber das alles kann nicht über die tatsächliche Stimmung im Land hinwegtäuschen. Zurückgekehrt vom Parteitag in Moskau, lässt sich Walter Ulbricht über die Reaktionen in Partei und Bevölkerung berichten. Dafür stehen ihm Informationsdienste der Partei und der Staatssicherheit zur Verfügung. Noch ist von der Stalin-Kritik Chruschtschows nichts an die Öffentlichkeit gelangt. Und doch zitieren die Berichte der Stasi am 28. Februar kritische Stimmen aus dem Volk. Schonungslos decken die Kommunisten ihre Fehler auf. So müsste es auch bei uns sein. Da herrscht noch viel fauler Liberalismus, weil wir nicht ernsthaft und kritisch unsere Fehler aufdecken. Die Sache mit der kollektiven Leitung in der Sowjetunion wird auch für unsere Parteiführung ernste Schlussfolgerungen in Bezug auf den Genossen Walter Ulbricht ergeben. Für den 29. Februar 1956 beruft Walter Ulbricht eine Sitzung des Politbüros ein. Einziger Tagesordnungspunkt: Bericht über den 20. Parteitag der KPdSU und die Strategie der SED-Führung. Ulbricht lässt sich beauftragen, einen richtungsweisenden Artikel zu verfassen, der am 4. März im Neuen Deutschland erscheint, dem Zentralorgan der SED. Der 20. Parteitag war der bedeutendste Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion seit dem Ableben Lenins 1924. Da man in der DDR schon zu diesem frühen Zeitpunkt gewohnt ist, zwischen den Zeilen zu lesen, wissen die Leser des Neuen Deutschland diesen Satz sehr wohl als verhüllte Sensation zu nehmen. Die Nichterwähnung Stalins bedeutet, fast 30 Jahre Stalin-Herrschaft einfach auszulöschen. Es ist das übliche Verfahren der SED-Führung, Fehler der Vergangenheit möglichst stillschweigend zu übergehen. Am Ende des 2 Seiten langen Artikels finden die Leser des Neuen Deutschland die lapidare Auskunft. Wenn man von Genossen gefragt wird, ob Stalin zu den Klassikern des Marxismus gehört, kann man darauf nur antworten, zu den Klassikern des Marxismus kann man Stalin nicht rechnen. Man lobte die Schlitzohrigkeit von Ulbricht, wie er über den tiefgreifenden Einschnitt in der gesamten Ideologie und der absoluten Dogmatik Stalins die neuen Dinge nannte und dann mit seinem Schlussschlenker endete. Zu den Klassikern des Marxismus, Leninismus, können wir ihn natürlich nicht rechnen. So als wie, ihr Dummköpfe, habt ihr das denn eigentlich jemals geglaubt? So urteilen Spitzenfunktionäre über Ulbrichts verbale Kehrtwende, erinnert sich Fritz Schenk. Der damals 26-Jährige muss es wissen. Er sitzt 1956 als persönlicher Mitarbeiter des Politbüromitglieds Bruno Leuschner quasi im Vorzimmer der Macht. Einfach zu sagen, also bis dahin war ein Klassiker und von da an war er kein Klassiker mehr, das empörte dann immer mehr Leute. Ich spreche ja jetzt nur von den Parteiorganisationen. Von da an war die Empörung nicht mehr einzudämmen. Gerhard Zwerenz ist 1956 Student am Philosophischen Institut der Universität Leipzig und Mitglied der SED. Ich weiß, dass das Politbüro über das Zentralkomitee, über die Bezirksleitungen auf die Universitätsparteileitung eingewirkt haben, so wenig wie möglich über den Parteitag zu problematisieren. Wir waren höchst erstaunt, als wir über Querverbindungen, persönliche Verbindungen hörten, das war aber sehr nebulös, dass es also zu unerhörten Neuigkeiten gekommen sei auf den 20. Parteitag. Mitte März kursieren erste Gerüchte über die geschlossene Sitzung des 20. Parteitages. In westlichen Medien wird von einer Geheimrede gesprochen, die mit Stalin abgerechnet habe. Fritz Böck studiert zu dieser Zeit an der Berliner Humboldt-Universität und ist Parteimitglied. Es kam aber eben doch eine Menge von den Fakten über den Rundfunk, über den RIAS. Da hing ich schon irgendwie dran. Bei aller Einschätzung und kritischen Sicht auf diesen Sender, man hat ihn trotzdem gehört. Es ist so, viele, ich auch und viele andere, Bekannte, Freunde, Mitarbeiter, wir waren ja letzten Endes für den Sozialismus, nach den Erfahrungen des Krieges und so weiter. Aber der Sozialismus hatte ja viele Ecken und Kanten, die uns nicht gefielen, Unebenheiten. Walter Rudolf ist damals 35 und seit Ende der 40er Jahre in der Partei. Und mit der Entlarvung von Stalin durch Chruschtschow war die Hoffnung die, dass diese Unebenheiten beseitigt werden. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion entbietet der dritten Parteikonferenz der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands die wärmsten Grüße. Wir wünschen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands neue Erfolge beim Aufbau des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik, im Kampf für die Festigung der Friedenswirtschaft der DDR und für die Hebung der Lebenshaltung der werktätigen Massen. 24. März 1956. Auf der dritten Parteikonferenz verspricht Walter Ulbricht Renten- und Lohnerhöhungen, Preissenkungen sowie eine verbesserte Versorgung. Die Sicherheit in Europa gewährleisten. Es lebe der Friede und die Freundschaft zwischen dem sowjetischen und dem deutschen Volke. Zentralkomitee der KPSU. Außerdem wird festgelegt, dass Parteimitglieder in Auszügen mit der Geheimrede bekannt gemacht werden. Und zwar über den allgemeinen Duktus der Chruschtschow-Rede. Und es gab einen zweiten Teil, das war gewissermaßen der Anhang über die besonderen kritischen Bemerkungen zum Genossen Stalin und seiner Politik. Auf der Ebene der Kreisorganisationen erhalten die verantwortlichen SED-Funktionäre eine knappe Zusammenfassung des ursprünglich fast vierstündigen Referates. Damit haben sie die Vorsitzenden der Parteigrundorganisationen zu informieren, die wiederum mit ihren Mitgliedern Versammlungen abhalten sollen. Fritz Schenk erlebt die Unterrichtung im Staatsapparat, Fritz Böck an der Humboldt-Universität in Ost-Berlin. Unsere Grundorganisation tagte im sogenannten kleinen Festsaal und da wurde extra ein Wachgenosse vor die Tür gestellt, der aufpasste, dass nicht jemand an der Tür lauschen konnte. Mir ist so, als ob Versammlungen stattfanden oder eine, aber auch mehrere, wo das dosiert mitgeteilt wurde. Dass also Stalin Verbrechen begangen hat, die sich gegen die eigenen Kräfte richteten, Verfolgung, die nicht zu vertreten waren, und dass er also nur eingeschränkt positiv gesehen werden kann. Der Vortrag hat nicht länger gedauert als 20 Minuten. Und die ganze Versammlung war nicht länger als etwa eine Stunde. Damit war die Sache erledigt und die Mitglieder wurden vergattert, über den Inhalt stillschweigend zu bewahren und dann eben auch die Marschroute ausgegeben. Also hier sind Fehler gemacht worden, die Partei gesteht sie offen ein. Aber das darf uns nicht daran hindern, dass also die Partei stark genug ist, eben auch solche Dinge zu bekennen und zu überwinden. Insbesondere, was für die DDR und die SED wichtig sei, sowas habe es in der DDR und in der SED nicht gegeben. Punkt. Den vollen Wortlaut der Rede Chruschtschows hält die SED-Führung geheim. Indes reißt die Kritik an Spitz bzw. Ziegenbart, wie Ulbricht in Teilen der Bevölkerung genannt wird, nicht ab. Die Staatssicherheit spioniert den eigenen Genossen hinterher und hört SED-Mitglieder sagen: Ziegenbart wird in 14 Tagen nicht mehr auf seinem Posten sein. Wenn Ulbricht Charakter hätte, müsste er von selber zurücktreten. Ulbrichts Unbeliebtheit in der DDR ist Chruschtschow nicht entgangen. Sie hängt unmittelbar mit Ulbrichts politischem Kurs zusammen. Nachdem die zweite Parteikonferenz der SED 1952 den Aufbau des Sozialismus in der DDR beschlossen hatte, war es zu enormen Reibungen zwischen Regierung und Volk gekommen. Die staatlich gelenkte Planwirtschaft mit ihrer Konzentration auf die Schwerindustrie vermochte den Mangel an Konsumgütern nicht zu mindern, während zeitgleich in Westdeutschland das vom Marshallplan gestützte Wirtschaftswunder begann. der Mangel an Mitbestimmungsrechten, die Repressalien gegen Andersdenkende, die als Willkür empfundene Erhöhung der Arbeitsnormen, das alles hatte 1953 zum Volksaufstand vom 17. Juni geführt, der blutig niedergeschlagen wurde. Die dritte Parteikonferenz 1956 soll nun durch eine Verfassungsänderung die Zweistaatlichkeit Deutschlands festschreiben und den sozialistischen Charakter der DDR. Man plant Einschnitte in die Religionsfreiheit und die Einführung der Wehrpflicht. Die kollektive Leitung der sowjetischen Kommunisten aber vereitelt diese Pläne. Nach unserer Meinung wäre es zweckmäßig, dass in dem Vortrag auf der dritten Parteikonferenz die Aufmerksamkeit auf die Fragen der weiteren Demokratisierung des Staatsapparates und der örtlichen Organe der Staatsmacht, die Verstärkung ihrer Verbindung mit den Massen, die Verbesserung der Zusammenarbeit des Blocks der demokratischen Parteien sowohl zentral als auch örtlich und die Verstärkung des Bündnisses mit der Bauernschaft gerichtet würde. Es gibt Hinweise darauf, dass zu dieser Zeit im Kreml ein Personalwechsel an der SED-Spitze geplant wird. Der unpopuläre Ulbricht solle gegen Karl Schirdewan ausgetauscht werden. Schirdewan nimmt die Kritik an Stalin ernst und sucht zögernd nach einer anderen Politik. Diese Diskrepanz, die sich später herausstellte zwischen Ulbricht und Schirdewan und auch anderen, war bis 1956 noch nicht zu spüren. Die hat sich später herausgestellt. Die sowjetische Führung organisiert sogar einen gemeinsamen Urlaub von Schirdewan und Grotewohl, dem zweiten Mann in der SED nach Ulbricht. Die beiden Genossen kommen sich näher, aber der letzte Wille, sich gegen Ulbricht zu organisieren, fehlt. Ich hätte einen abrupten Führungswechsel abgelehnt, schreibt Schirdewan später. Das spontane Ablösen von Funktionären an der Spitze hat früher oder später in der kommunistischen Bewegung immer Unheil gebracht. Ulbricht kann die zunächst nur zaghaft gegen ihn gerichteten Vorwürfe im Politbüro kontern, indem er sich scheinbar an die Spitze einer Bewegung für die breite Entfaltung der Demokratie in der DDR stellt. Und doch beginnt es im Lande zu brodeln. Zumal nun Chruschtschows Rede überall in der DDR bekannt wird. In unserer heutigen Nachtsendung beginnen wir mit der Verlesung der erschütternden Rede, die der erste Sekretär der sowjetischen Partei, Nikita Chruschtschow, auf der Geheimsitzung des 20. Parteitages der KPDSU in Moskau gehalten hat. Im Juni 1956 beginnen westliche Radiostationen wie der Sender Freies Berlin oder der RIAS, den gesamten Text der Rede abschnittsweise vorzulesen. Über Stalins Verdienste ist schon zu seinen Lebzeiten eine völlig ausreichende Anzahl von Büchern, Broschüren und Am 4. Juni 1956 veröffentlicht erstmals die New York Times den vollen Wortlaut der Geheimrede Chruschtschows, autorisiert vom amerikanischen Außenministerium. Die Vorlage stammt mit großer Wahrscheinlichkeit aus Polen, wo Parteijournalisten die Rede intern veröffentlichen und das Papier eine relativ große Verbreitung findet. Die sowjetische Seite kommentiert die Veröffentlichung nicht und lässt damit deren Authentizität bewusst offen. Zur Quelle einer Reihe außerordentlich ernster und schwerwiegender Verfälschungen der Partei. In West-Berlin ist die Rede auch in gedruckter Form erhältlich. Der revolutionären Gesetzlichkeit wurde. Walter Rudolph hat sein Exemplar bis heute aufbewahrt. Sonderdruck, die Entlarvung Stalins, ein erschütterndes Dokument von der Berliner Stimme. Chruschtschow Rede auf den 20. Parteitag der KPDSU. Meist auf Zeitungspapier gedruckt, geht sie von Hand zu Hand und ist schnell abgegriffen. Naja, eigentlich niederschmetternd nicht, sondern es war gut, dass das entlarvt worden ist, damit der Sozialismus, den wir uns so gut vorstellten, nun wieder bereinigt weitergeführt werden kann, in diesem Sinne. Um das zu verdauen, hat man sich ja dann auch mit seinem Geschichtsverständnis geholfen, dass man sagte, naja, das war eine schlimme Entartung, aber viele historische Entwicklungen sind ja durch solche Stadien gegangen. Und die Französische Revolution war ja auch nicht gerade zart. Was auf mich gewirkt hat, war die plötzliche Offenheit, mit der also vor dem obersten Gremium darüber gesprochen werden konnte. Und das war auch der Grund, weshalb, und da bin ich nicht allein gewesen, sondern da sind wir dann doch eine ganze Reihe von Studenten, also jedenfalls Parteimitgliedern gewesen, die darauf gesetzt haben, dass diese Dinge jetzt offen beredet werden müssen. In den Folgewochen kommt es in und außerhalb der SED zu heftigen Debatten über Stalin, Ulbricht und ihre Version des Sozialismus. Vor allem an Universitäten und Hochschulen, in Verlagen und Kultureinrichtungen diskutieren Studierende und Intellektuelle über den Stalinismus in der DDR. Die Unlust, weiter so zu arbeiten wie bisher, war allgemein verbreitet. Und die Parteiführung hat sich sehr diszipliniert verhalten, sie wollte das nicht. Und das war die bestimmte Auseinandersetzung, wo gewissermaßen das erste Mal, auch so wie ich es erlebt habe, dass die Parteileitung von den Mitgliedern überstimmt worden sind. Ernst Bloch gehört damals zu den kritischen Intellektuellen in der DDR. Der 71-Jährige steht seit Anfang der 30er Jahre der kommunistischen Bewegung nahe. Nach seiner Rückkehr aus der Emigration wird er 1949 Direktor des Instituts für Philosophie an der Leipziger Universität. Im Frühjahr 1956 unterbricht er die Arbeit an seinem Hauptwerk, das Prinzip Hoffnung, und notiert Gedanken über den 20. Parteitag. Wie doch ein bloßes Wegtun uns reich machen kann. Diesfalls ein Wegtun des Drückenden, Falschen, Hemmenden, das sich an der großen Sache angesetzt hatte. Was beim Auskehren weggetan wurde, das liegt ebenso deutlich vor. Es ist bekanntlich vor allem der vorgeschriebene Aberglaube, die Partei habe immer Recht. Diese Dinge, die am Institut wichtig waren, waren ja, dass man sich nicht mehr deckeln lassen wollte in Fachfragen, also in philosophischen Fragen. Also Philosophen, Fachphilosophen, die über Hegel diskutieren, wollen sich nicht unbedingt von Parteifunktionären sagen lassen, wie weit sie gehen dürfen in dem, was sie sagen und wo er die Grenze ist, wo sie sich dann nach der Obrigkeit zu richten haben. Das waren ganz einfache, ganz normale Fachfragen, die eigentlich selbstverständlich sind. Obgleich Ulbricht vor den Moskauer Studenten im Februar 56 behauptet hatte, in der DDR hätte es keine Verbrechen gegeben, sieht sich die Regierung gezwungen, nach und nach 21.000 Gefangene aus der Haft zu entlassen. Darunter befinden sich Tausende, die allein wegen ihrer sozialdemokratischen Gesinnung inhaftiert waren. Offiziell begründet man diesen Schritt als Beitrag zur Festigung der demokratischen Gesetzlichkeit, zur Erhöhung der Rolle der Volksvertretungen und zur weiteren Demokratisierung. Die Nachrichten der letzten 24 Stunden aus der Volksdemokratie Polen haben alle anderen Ereignisse in den Hintergrund treten lassen. Am 28. Juni 1956 kommt es im polnischen Poznan zur ersten Erhebung im Ostblock nach den Unruhen von 1953 in der DDR. Diese Schüsse, verehrte Hörer, fielen gestern während des Arbeiteraufruhrs in Posen. Die Aufständischen fordern eine bessere Versorgung mit Lebensmitteln und höhere Löhne, aber auch Religionsfreiheit, freie Wahlen und nicht zuletzt die volle Souveränität Polens. Nun seinen Augenzeugenbericht. Wir waren völlig überrascht, als wir am Morgen aufwachten und der Kellner. Bis in die frühen Morgenstunden des 30. Juni währt der ungleiche Kampf der Arbeiter gegen etwa 10.000 polnische Soldaten und mehrere hundert Panzerfahrzeuge. Die Bilanz: annähernd 90 Tote und 900 Verletzte. Nichts zu essen bekommen und Straßenbahnstellen und so weiter. In bewährter Weise macht die SED Provokateure einer reaktionären Untergrundbewegung, die mit Unterstützung ausländischer Agenten operiere, für die Unruhen verantwortlich. Die Angst vor einem Übergreifen solcher gesellschaftlicher Erschütterungen führt bis in das Politbüro hinein zu Kritik an Ulbricht. Ein Politbüromitglied mahnt: Wir haben mit der Auswertung des 20. Parteitages noch nicht richtig begonnen. Darum haben wir auch keinen Aufschwung in der Partei. Vor allem in der Frage des Personenkultes weichen wir aus. Man muss den 20. Parteitag als Ganzes nehmen, kann nicht weglassen, was unbequem ist. Für uns steht in diesem Zusammenhang die Frage: Gibt es in der SED einen Personenkult? Jawohl, es gibt ihn. Und im Zusammenhang damit ein persönliches Regime, das hauptsächlich vom Genossen Ulbricht ausgeübt wird. Ulbricht kontert wenige Tage später vor dem Zentralkomitee: Auf dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion war die Frage des Personenkults keineswegs die Hauptfrage und konnte es auch gar nicht sein. Nur, In einzelnen Parteiorganisationen der Universitäten, Theater und Museen und bei einem Teil der Presse habe dieser Teilaspekt die anderen Beschlüsse des KPdSU-Parteitages überlagert. Das war die Folge der schwachen Arbeit unserer Partei und des starken Einflusses der feindlichen Propaganda in diesen Organisationen. Wie üblich wird die schwache Regung von Kritik mit einem Hinweis auf feindliche Kräfte zur Wirkungslosigkeit gebracht. Und doch erinnert sich Gerhard Zwerens an diese Zeit als eine Phase der tiefen Verunsicherung in der SED. Also vom Frühling 1956 bis Herbst, und zwar bis Oktober, so lange herrschte eine Pari-Stimmung in den Parteiorganisationen, jedenfalls in Leipzig, aber wie ich nachher mitbekommen habe, also auch an anderen Universitäten, wenn auch nicht ganz so stark wie in Leipzig. Intellektuelle in und außerhalb der SED diskutieren auch in Jena, Halle, Greifswald, Ost-Berlin und anderen Universitäten über fällige Reformen in der DDR. In volkseigenen Betrieben melden sich Arbeiter zu Wort. Zwischen Juli und Oktober kommt es zu 44 lokalen Streikaktionen. Vornehmlich geht es um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Wir hatten ja unsere Erfahrungen gemacht am 17. Juni 1953, wie schnell eine allgemeine Unzufriedenheit in der Arbeiterschaft, insbesondere in Großbetrieben, war die Gefahr natürlich auch am größten, dass sich da Unruhen aufbauten und dergleichen, und haben mit Argusaugen auf das geblickt, was sich da in Posen entwickelt. Also da war Alarmstufe 1 in der SED wieder gegeben. Im Herbst 1956 spitzen sich die politischen Ereignisse im Osten zu. Die polnischen Kommunisten wählen den erst im Frühjahr 56 aus der Haft entlassenen Władysław Gomułka zum neuen Parteiführer. Ende der 40er Jahre hatte er sich geweigert, Stalin widerspruchslos zu folgen. 4 Jahre saß er in Haft. Das bringt ihm nun große Sympathie beim polnischen Volk ein. Offen propagiert Gomułka eine größere Unabhängigkeit von der Sowjetunion, tritt für die Selbstständigkeit der sozialistischen Unternehmen und gegen die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft ein. Und schreckt auch nicht davor zurück, die kommunistischen Führer in den Satellitenstaaten der Sowjetunion als Lakaien der Sonne Stalins zu bezeichnen. Sie saßen auf der zweiten Sprosse der Personenkultleiter. Und auch sie hüllten sich in das Herrschaftsgewand der Unfehlbarkeit und Weisheit ein. Ihr Kult strahlte aber nur auf dem Territorium ihrer eigenen Länder, wo sie selbst wiederum ganz oben auf der Kultleiter thronten. Diesen Kult kann man nur als einen reflektierten Glanz bezeichnen, als ein geborgtes Licht. Er leuchtete ähnlich wie der Mond glänzt. Und doch war er in seinem Wirkungsbereich allmächtig. So gab es in jedem Lande eine Kultleiter, die von oben bis unten besetzt war. Auch diese Rede Gomulkas wird, wie zuvor Chruschtschows Geheimrede, in der DDR nicht gedruckt. Am 21.10.56 erschienen in Deutschland 2 Artikel über die Lage in Polen mit dem Titel »Konterrevolutionäre Spekulation um Volkspolen« und »Antisozialistische Äußerungen in der polnischen Presse«. Am 22.10. hieß es, dass Gomułka die Parteiführung in Polen übernommen hat und für Polen die völlige Unabhängigkeit gefordert habe. Das ist ein großer Tag in der Geschichte, in der Entwicklung der Kampfgruppe unseres Rundfunks. In diesen Oktobertagen des Jahres 56 läutet die SED-Führung in Ost-Berlin das Ende der Tauwetterperiode ein. Mit sozialen Versprechungen als Ventil einerseits und Mobilisierung militärischer Kräfte andererseits. Rührt euch! Jetzt spricht zu uns der Vorsitzende des staatlichen Rundfunkkomitees, Genosse Hermann Ley. Es hat in Polen antisowjetische Ausschreitungen gegeben, die genau zeigen, dass die Brüder, die heute von Freiheit von Polen und der Volksdemokratien faseln, dass das dieselben Schweinehunde sind, die in der ganzen Welt überall die Freiheit, die Demokratie und die friedlebenden Völker knechten wollen. An uns liegt es, dafür zu sorgen, dass unser Arbeiter- und Bauernstaat an der Spitze mit Genossen Walter Ulbricht den Funk als wichtiges Instrument in der Hand hat. An die Arbeit, Genossen. Unserem Arbeiter- und Bauernstaat ein dreifaches Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Von den kommunistischen Machthabern zu Hilfe geholt, kämpfen sowjetische Truppen gegen ungarische 25. Oktober 1956. Eine Rundfunkreportage des Senders Freies Berlin. Ungarische Truppen weigerten sich an mehreren Stellen auf ihre Landsleute zu schießen. Ungarische Soldaten wurden wegen Befehlsverweigerung füsiliert. Das Zentrum der Kämpfe ist Budapest. Zahlreiche Gebäude der Stadt stehen in Flammen. Über das ganze Land ist der Ausnahmezustand verhängt. Arbeitsniederlegungen und Demonstrationen sollen auch in anderen Städten stattgefunden haben. Wie in Polen nimmt man in diesem Herbst auch in Ungarn Chruschtschow beim Wort. Der sowjetische Parteiführer hatte auf dem 20. Parteitag den osteuropäischen Ländern einen eigenen Weg zum Sozialismus zugebilligt. Nun ist Chruschtschow fassungslos. Hat er das Aufbegehren des ungarischen Volkes mit seiner Kritik an Stalin überhaupt erst ermöglicht? In seinen Memoiren schreibt er später: Mit Hilfe von List und Einschüchterungsversuchen gelang es Imre Nagy, die Bevölkerung zu einer Revolte und zu einem Bürgerkrieg zu verleiten. Guten Abend, liebe Fernsehfreunde. Guten Abend, meine Hörerinnen und Hörer. Am 26. Oktober gehen führende Funktionäre der SED und der DDR-Regierung in Ost-Berliner Betriebe, um die Arbeiterschaft zu besänftigen und ungarische Verhältnisse abzuwenden. Und haben dort mit den Bergtätchen diskutiert über aktuelle Fragen. Seither haben sich bei der Regierung, beim Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei, aber auch beim Staatlichen Rundfunkkomitee die Anfragen gehäuft, ob nicht eine solche Unterhaltung in einem größeren Rahmen geführt werden könnte. Tags darauf, es ist Samstag, bringen alle Sender des DDR-Rundfunks und das Fernsehen eine inszenierte Diskussion zwischen Werktätigen und den SED-Funktionären Ulbricht und Grotewohl. Ich darf zunächst die Teilnehmer unserer heutigen Diskussion vorstellen. Das ist zunächst zu meiner Rechten Herr Paul Reim, Dreher im Transformatorenwerk Oberschöneweide, außerdem Abgeordneter der Volksvertreter von Statt der bunten Sendung am Samstagabend, das ist der Monologe der Herrschenden. Der Deutschen Demokratischen Republik, Herr Otto Grotewohl. Weiter ist in unserer Mitte Fräulein Hanna Hoffmann, Kranführerin auf der Stalinallee. Ihr zur Seite Herr Walter Ulbricht, erster Sekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Das ist also die Vorstellung und nun hinein in die Frage und Antwort, möchte ich sagen. Also Robin erschüttert, wie konnte es möglich sein, dass in Ungarn zu Blutvergießen und zu Schießerei gekommen ist? Wir sind alle erschüttert über die Ereignisse in Ungarn. Man muss sagen, dass die kontrrevolutionären Kräfte sehr geschickt manövriert haben. Zuerst haben sie die Losung der absoluten Freiheit der Presse ausgegeben, ja. Dann haben sie die Freiheit der Presse benutzt für ihre reaktionäre Propaganda und haben versucht, innerhalb der Partei und der Gewerkschaften auch zu differenzieren. Nun, Sie alle wissen, wenn der Gegner einmal einen oder zwei Spalte schaffen kann, dann hat er schon einen großen Fortschritt erreicht. Und so ist es dort gekommen. Regierungswechsel, nur weil es Mode ist, machen wir nicht mit. Wir sind für Modekrankheiten vollkommen unempfindlich. Die ungarische Regierung, erfüllt von einem tiefen Verantwortungsgefühl für das ungarische Volk und für seine Geschichte, drückt den einhelligen Willen von Millionen Ungarn aus, wenn sie hiermit die Neutralität der Ungarischen Republik proklamiert. Aus der Erklärung der Regierung Nagy vom 29. Oktober 1956. Das ungarische Volk wünscht mit allen seinen Nachbarn, mit der Sowjetunion und mit allen Völkern der Erde in wahrer Freundschaft zu leben, auf der Grundlage der Gleichheit und Unabhängigkeit und im Geiste der Charta der Vereinten Nationen. Und insofern wurden wir eigentlich alle von den Ereignissen in Ungarn überrascht, die sich so schnell aufschaukelten, dass die Partei auch gar nicht nachkam, Instruktionen oder Informationen zu geben, sondern ich erinnere mich vor allem an diese Sondersitzung der Volkskammer, die für den 2. November nach Ost-Berlin einberufen wird. Wir wollen in Zusammenarbeit mit allen aufbauwilligen und gutwilligen Kräften der Deutschen Demokratischen Republik zu Frieden, Wohlstand und Einheit unseres Vaterlandes kommen. Alles, was dieser Arbeit entgegensteht, ist Feindarbeit und muss als solche behandelt werden. Was der 20. Parteitag. Jeder Bevölkerungsgruppe verspricht man etwas. Den Bauern Freiwilligkeit beim Eintritt in die Produktionsgenossenschaften, den Arbeitern eine 45-Stunden-Woche, den Künstlern und Wissenschaftlern mehr Unabhängigkeit. In einem Nebenraum der Volkskammer trifft sich permanent das Politbüro der SED. Fritz Schenk begleitet seinen Vorgesetzten Bruno Leuschner und hört: In Leuna, dem größten DDR-Chemiebetrieb, drohe ein Massenstreik. Und bei dieser Information erkannte Ulbricht sofort, dass das etwas Ähnliches werden könnte wie damals auf der Stalinallee. Und Ulbricht sagte, der Klassengegner hat gemerkt, was in Polen und in Ungarn vor allem los ist und wittert Morgenluft und hat sich sofort den Mielke gegriffen. Du musst dort runter, dort haben die IG Farbenagenten Morgenluft gewittert. Und wenn du die herausfilterst und sofort an Ort und Stelle verknackst, herrscht in Leuna Ruhe und alles ist also geregelt. 88. Sonntag, 4. November 1956, 4 Uhr morgens. Hat heute Morgen Folgendes mitgeteilt. Hier spricht im Renault. Der zweite völkerrechtswidrige Angriff sowjetischer Truppen auf Ungarn innerhalb von 2 Wochen beginnt. Den ungarischen Hauptstadt angegriffen. Mit dem offensichtlichen Zwecke, die gesetzliche Regierung Ungarn zu stößen. Unsere Truppen stehen im Kampf. Die Aufständischen leisten bis zum 15. November Widerstand. 5.000 Tote und 20.000 Verwundete allein auf ungarischer Seite. In der Folgezeit werden fast 65.000 Personen wegen Verbrechen an der Volksrepublik verurteilt. 229 zum Tode, darunter Ministerpräsident Imre Nagy. Mehr als 150.000 Ungarn fliehen aus ihrer Heimat. Beschluss des Politbüros der SED. Maßnahmen zur Unterdrückung konterrevolutionärer Aktionen, 8. November 1956. Einsatz bewaffneter Kräfte. Erste Etappe. Es kommt zum Einsatz Volkspolizei, bewaffnete Kräfte der Staatssicherheit, Kampfgruppen. Zweite Etappe. Wenn die Kräfte der ersten Etappe nicht ausreichen, übernimmt die Nationale Volksarmee die Lösung der Aufgabe. Dritte Etappe. Eingreifen der sowjetischen Truppen. Nach der Niederschlagung der ungarischen Revolution geht die SED-Führung unter Ulbricht zum Gegenangriff über und verfolgt abtrünnige und wankelmütige Genossen. Ende November 1956 und in den Folgemonaten lässt die SED-Führung Wolfgang Harich und fast 90 weitere kritische Intellektuelle und Studenten verhaften. Ein deutliches Signal. Ich habe nur eine Rüge ohne Eintragung in die Kaderakte gekriegt. Fritz Böck trifft sich in dieser Zeit mit Rudolf Barrow und einigen anderen Kommilitonen in einem informellen Zirkel, in dem sie gesellschaftliche Fragen diskutieren. Uns ist jetzt schon bewusst geworden, oder mir zumindest, dass man irgendwie mit einem blauen Auge davongekommen war. Denn wir haben ja mitgekriegt im anderen Studienjahr, da war auch so eine ähnliche Gruppe, die sind ja ins Zuchthaus gewandert. Es hat eine Reihe von Veranstaltungen gegeben, wo sich Genossen selbstkritisch verantworten mussten wegen defätistischen Verhaltens. Und in dieser Zeit wurde dann noch einmal eine besondere Initiative ergriffen, die Partei zu festigen und sie noch mehr auf Geheimhaltung und Disziplin und so weiter einzuschwören, was dazu geführt hatte, dass dann in der Partei überhaupt keine Diskussionen mehr stattfanden. Das war Friedhofsruhe. Nachdem mehrere vergeblich ausgegangen sind, gab es in der letzten Sitzung, da wurde mir klipp und klar erklärt, meine Selbstkritik müsse oder könne, solle in einer Distanzierung, in einer Arbeit über Bloch bestehen. Ich habe mich geweigert, über Bloch zu schreiben. Und das war der Punkt, wo dann mein Parteiausschluss eben feststand. Die SED-Führung unter Walter Ulbricht geht letztlich gestärkt aus der Krise des Jahres 1956 hervor. Nun folgt die Abrechnung mit den Abtrünnigen. Fritz Schenk und Gerhard Zwerens fliehen in den Westen. Der Philosoph Ernst Bloch erhält Lehrverbot und geht später nach Tübingen. Ulbricht entfernt die Mitglieder der sogenannten Schirdewan-Gruppe aus ihren Parteiämtern. Zu ihnen gehört auch Erich Wollweber, der Chef der Staatssicherheit. Ihm wird ein zu leichtfertiger Umgang mit den Feinden im Inneren vorgeworfen. Seinen Posten übernimmt Erich Mielke, der ihn bis zum Ende der DDR behalten wird. Die Inhaftierten Wolfgang Harich, Walter Janka und andere werden in einem nach stalinistischer Manier vorbereiteten Schauprozess zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Das früheste erhaltene Tondokument mit einer internen Rede Mielkes vor den Genossen des Ministeriums für Staatssicherheit dokumentiert den Geist, der fortan die Ulbricht-Ära bestimmt. Es wird nach dem Untergang der DDR in den Archiven der Staatssicherheit gefunden und erstmals von dem Schriftsteller Joachim Walter veröffentlicht. Interessant ist, dass diese Gruppe Genossen, die den Stalinisten unterschoben, dass die Stalinisten diejenigen wären, die eine Atmosphäre des Misstrauens und der Verleumdung und der Verfolgung organisierten. Als Schlussfolgerung aus den Ergebnissen der Rede des Genossen Khrushchev über die Fehler des Genossen Stalin und über die Fragen des Personenkults. Sie organisierten überhaupt die Diskussion hauptsächlich über diese Fragen der Fehler, der Mängel, die sich gezeigt haben auf bestimmten Gebieten in der Sowjetunion, die als Ergebnis des 20. Parteitags der gesamten nationalen Arbeiterklasse eben als Lehre vermittelt wurden. Und diese Gruppe, die also somit so argumentierte, war jetzt jene Gruppe, die besonders diese Art der Zersetzung führte, der Verleumdung. Aber, Genossen, wir haben Festnahmen getätigt, 1956, wir sagen es euch ganz offen. Im Mai, nach 20. Parteitag, da haben wir 68 verhaftet, 56. Aber 57 haben wir verhaftet, 255. Denn wir haben von den 255 des Monats Juni ganze zwei, sage und schreibe, wurden wegen Geringfügigkeit eingestellt. Alle anderen wurden verknackt. In der Sowjetunion versucht Khrushchev auf dem 22. Parteitag 1961 noch einmal die Entstalinisierung voranzutreiben. Diesmal tritt auf dem Parteitag eine Kommunistin auf, die von ihrer Zeit im Gulag berichtet. Die KPDSU beschließt daraufhin, die Leiche Stalins aus dem Mausoleum am Roten Platz umzubetten. Der Diktator bekommt ein schlichtes Grab an der Kremlmauer. Der Teil der bisherigen Stalinallee vom Alexanderplatz bis zum Frankfurter Tor wird in Karl-Marx-Allee umbenannt. Der Teil der Stalinallee vom Frankfurter Tor in östlicher Richtung erhält den Namen Frankfurter Allee. Das Denkmal Josef Wissarionowitsch Stalins wird entfernt. Als die Leser des Neuen Deutschland diese Nachricht am 14. November 1961 lesen können, sind bereits Tatsachen geschaffen. Das Stalin-Denkmal in Berlin ist über Nacht entfernt worden. Ein amerikanischer Journalist befragt daraufhin Walter Ulbricht nach den Hintergründen. Dieser antwortet: Ganz kurz, gab es keinen Stalinismus und gibt es keine Entstalinisierung. 1964 verliert Nikita Sergejewitsch Khrushchev alle seine Ämter. Sein Nachfolger Leonid Brezhnev lässt eine kleine Statue auf dem Grab Stalins errichten. In der DDR übernimmt 1971 Erich Honecker den Parteivorsitz und die Staatsführung von Walter Ulbricht. Die Verbrechen der Stalinzeit und die Geheimrede Khrushchevs bleiben tabu, bis mit der Mauer auch die Ideologie der SED zusammenfällt. Als die Rede Khrushchevs über den Personenkult und seine Folgen 1990 in der DDR veröffentlicht werden kann, steht bereits fest, dass dieser Staat nur noch wenige Monate existieren wird. Die Geheimrede. Die Stalin-Kritik Khrushchevs von 1956 und ihre Wirkung im Osten. Feature von Meinhard Stark. Redaktion Tobias Barth. Es sprachen Ulrike Krumbiegel, Sergei Gladkirch, Martin Seifert, Thomas Stecher und Alexander Brabant. Schnitt Hans-Peter Runert, Ton Holger Klimchen. Regieassistenz Matthias Seimer, Regie Sabine Ranzinger. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2006.